Lang und schwer ist der Weg, der nach Golgatha führt, brennend heiß, Schmerzen, klaffende Wunden. Das war alles für mich, was mein Heiland erlitt. Für mich musste er so viel erdulden. Nie vergess ich das Kreuz meines Heilands und Herrn. Sieh, es steht zwischen Himmel und Erde. Hier erkenn ich den Herrn, hier verweile ich gern. Hier begegnen sich Hirte und Herde. Warum säumst du, o Mensch, hör die Botschaft des Herrn. Er will all deine Schuld dir vergeben. Komm noch heute zu ihm, denn er hilft ja so gern. Und er schenkt dir das ewige Leben. Weit ins Land, Licht der Sonne, auf Freude und Weh. All das schuf Gott, der Herr, uns zu lieben. Hör die Stimme des Herrn, komm zum Kreuze und sieh, bei dem Heiland ist Ruhe und Frieden. Gib uns Gnade, o Herr, gib ein glaubendes Herz, deine Liebe am Kreuz zu erkennen. Dass wir nur durch dein Leiden und deinen Todesschmerz dürfen Kinder des Höchsten uns nennen. Nie vergess ich das Kreuz meines Heilands und Herr, sieh, es steht zwischen Himmel und Erde. Hier erkenn ich den Herrn, hier verweile ich gern, hier begegnen sich Hirte und Herr.